der Erste Weltkrieg und die kapitalistische Planwirtschaft. Die Formierung der US-Gesellschaft durch die National Civic Federation war schon weit vorangeschritten. Doch der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg sollte diese kooperative Gleichschaltung noch einmal wesentlich beschleunigen. Die damals einflussreichste Privatbank der USA, J.P. Morgan nämlich, hatte Frankreich und England von Anfang des Krieges an gigantische Summen geliehen. In der sicheren Annahme, die beiden Länder würden Deutschland schnell niederringen. Doch der Krieg zog sich über Jahre hin. Und 1916 waren Frankreich und England de facto pleite. Die USA mussten gegen den Willen der eigenen Bevölkerung in den Krieg gegen die Achsenmächte ziehen, um die faulen Kredite und damit das Bankhaus Morgan sowie letztendlich auch die gesamte Wirtschaft der USA zu retten. Deswegen sind die dann folgenden Kriegsanstrengungen der USA mit heißer Nadel gestrickt worden. Improvisation pur. Doch die Herausforderungen des Krieges stellten sich letztlich als wirkungsvolle Katalysatoren der formierten kooperativen US-Wirtschaft heraus. Das Volk sollte stramm stehen für die propagierte Military Preparedness, die militärische Einsatzbereitschaft. Die formierten Unternehmer profilierten sich entsprechend durch Industrial Preparedness, die industrielle Einsatzbereitschaft. Das von den Konzernchefs dominierte Committee on Industrial Preparedness erfasste 30.000 Unternehmen landesweit. Welche Arbeiter sind für die Produktion unverzichtbar? Und welche kann man unbesorgt an die Front schicken? Wie schnell und durchgreifend können Betriebe auf Kriegsproduktion umgestellt werden? Diese Fragen stellten sich eine ganze Reihe neuer privater Behörden, wie der General Munitions Board oder der War Industries Board. Hier wurde die erste Planwirtschaft der Moderne aus der Taufe gehoben. Nicht sozialistisch, sondern radikal kapitalistisch. Denn die Planungsbehörden waren eher privater Natur, mit Unterstützung der Regierung. Eine Art von öffentlich-privater Partnerschaft, wie unsere neoliberalen Zeitgenossen sagen würden. Das stieß nicht immer auf Gegenliebe. Die Kartellplanwirtschaftler wollten beispielsweise der Schuhindustrie 4 standardisierte Schuhmodelle bis ins Detail vorschreiben. Der billigste Treter sollte Liberty Shoe, also Freiheitsschuh heißen. Diese Zumutung konnten die Schuhhersteller dann doch erfolgreich abwenden. Dennoch haben Wall Street Banker in den Ausschüssen kleineren Unternehmen im Handstreich das Lebenslicht ausgepustet, indem sie deren Produktion als nicht kriegswichtig einstuften und ihnen damit die Zuteilung von Rohstoffen abschnitten. Die Kapitalkonzentration wurde auf diese Weise künstlich von oben her beschleunigt. Roosevelt: Ein bisschen mehr Europa in Amerika kann nicht schaden. Nach dem Ersten Weltkrieg regierten für 12 Jahre nicht mehr die Demokraten, sondern die Republikaner. Die Präsidenten Harding, Coolidge und Hoover fuhren die Gestaltung der Außenpolitik auf ein Mindestmaß herab und überließen die Wirtschafts- und Sozialpolitik den Konzernen. Dieses Laissez-faire, dieses lässige Laufenlassen, führte bekanntlich zu dem verheerenden Börsencrash von 1929. Der Finanzkapitalismus hatte sich selber an die Wand gefahren. So kam auch von den Bankern kein nennenswerter Widerstand, als der neue Präsident, der Demokrat Franklin Delano Roosevelt, ab 1933 die wild gewordene Finanzwelt mit eisernen Regulierungen an die Kandare nahm. Roosevelt sollte in den folgenden 12 Jahren den Kapitalismus vor sich selbst retten. Um das zu erreichen, übernahm Roosevelt viele nützliche Elemente aus Europa. Der Staat trat jetzt als aktiver Gestalter der Wirtschaft auf. Mit dem New Deal finanzierte die Bundesregierung in Washington Hunderttausende von neuen Arbeitsplätzen im ganzen Land. Die Leute verfügten jetzt wieder über Bargeld, mit dem sie sich etwas kauften, sodass nun auch der Mittelstand wieder Geld einnahm und sich die staatlichen Kassen mit frischen Steuergeldern füllten. Diese wundersame Geldvermehrung hatte der englische Ökonom John Maynard Keynes vorgeschlagen und damit zunächst in seiner Ökonomenzunft für blankes Entsetzen gesorgt. Die New Dealer packten längst fällige Infrastrukturprogramme an. Straßen, Staudämme oder auch Naturschutzgebiete entstanden. Roosevelt und seine Mitstreiter stärkten die Rechte von Farmern, Arbeitern und Verbrauchern. Intellektuelle und Künstler verdienten endlich wieder gutes Geld mit Regierungsaufträgen. Der Präsident wandte sich in Radioansprachen, den sogenannten Kamingesprächen, direkt an das Volk und erläuterte seinen Mitbürgern einmal in der Woche seine Absichten. Für die Roosevelt-Administration waren die US-Bürger keine dumme, manipulierbare Masse. Die Oligarchen ließen diesen vollkommen ungewöhnlichen Präsidenten, der aus der allerfeinsten High Society stammte, eine Zeit lang gewähren. Ihr Standesgenosse hatte ja schließlich das Vertrauen in die Banken und in die Industrie zurückgebracht. Umso nervöser scharten die Konzernherren mit den Füßen, als Roosevelt nach dem ersten New Deal, was so viel heißt wie die Karten neu mischen, den zweiten, noch ehrgeizigeren New Deal auflegte. Helles Entsetzen brach schließlich aus, als Roosevelt die Wiederwahl 1936 mit einem Erdrutschsieg für sich entscheiden konnte. Ein überzeugendes Mandat, das der geplanten Stärkung der staatlichen Gestaltungsmacht natürlich ein viel größeres Gewicht verlieh. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA war ein Präsident durch hohe Wahlbeteiligung mit einer echten Stimmenmehrheit gewählt worden. So ein starkes Gegengewicht gegen die Übermacht des Kapitals hat in jüngerer Vergangenheit nur Hugo Chavez in Venezuela erlangt. Es dauerte nicht lange, bis die Oligarchie zurückschoss. Fernsehen gab es noch nicht. Aber fast alle privaten Rundfunkstationen und fast alle Zeitungen machten von morgens bis abends Roosevelts Umverteilungspolitik von oben nach unten und seine Stärkung des öffentlichen Sektors nach europäischem Vorbild madig. Trotzdem begriffen die Oligarchen schnell. Roosevelt und seine Koalition der kleinen Leute würde man noch eine verdammt lange Zeit ertragen müssen. Hier half nur das Bohren dicker Bretter. Stück für Stück müsste man den Einfluss des Staates zurückfahren. Aber nur meckern und bohren reichte nicht aus, das war klar. Die Mächtigen und Reichen der USA mussten dem Gesellschaftsentwurf Roosevelts und seiner Partner eine kapitalistische Utopie entgegensetzen. Als erste große Bühne der schönen neuen Welt des Konsumkapitalismus bot sich die Weltausstellung in New York im Jahre 1939 an. Inmitten der Pavillons fremder Gastländer mit ihrer Exotik stand als Zentrum und konkurrenzloser Blickfang ein Ensemble, bestehend aus einem schlanken Obelisk von 212 Meter Höhe und daneben einer gigantischen Kugel mit dem beziehungsreichen Namen Democracy City. Im Inneren dieses Domes ein Diorama. Von einer Galerie aus sahen die erstaunten Besucher auf das großformatige Modell einer futuristischen Kulturlandschaft aus dem Jahre 1960. Moderne Hochhäuser, eingebettet in Gärten, 16-spurige Autobahnen, stressfreie Autofahrt dank Verkehrsleitsystemen. Schöne Wohnhäuser schmiegten sich an Hänge. Der Elektrokonzern Westinghouse präsentierte auf einer eigenen Bühne seinen Roboter Electro, der sich gerne mal eine Zigarette anzünden ließ. Fernsehen, Videotelefonie, Softeis. Solche schier utopischen Annehmlichkeiten versprach die schöne neue Welt, in der urbane Modernität und Demokratie eine harmonische Einheit bilden sollten. Der Kapitalismus hatte sich nach einer schweren Krise endlich neu erfunden. Roosevelt verbesserte die Situation der einfachen Leute. Dahinter konnte und wollte man nicht zurückgehen. Vielmehr sollte das Erreichte jetzt überboten werden. Jeder sollte bald ein Auto und ein Häuschen im Grünen haben. Allerdings war der neue Mensch nur gedacht als passiver Konsument und nicht als mitgestaltender Bürger. Adressat des konsumistischen Glücksversprechens war nicht der Verstand, sondern das Unbewusste und die Sinnlichkeit. Ausgedacht hatten sich die schöne neue Welt der Democracy schlaue Leute aus der Werbe- und Public-Relations-Branche. Einer von ihnen war Edward Bernays, der auch das Wort Democracy ersonnen hatte. Bernays war der Neffe von Sigmund Freud. Er hatte schnell die Potenziale des Unbewussten für erfolgreiche Verkaufsstrategien erkannt. Die Frauen hatte der Werbestratege als Konsumenten für Zigaretten gewinnen können, indem er das Qualmen von Glimmstängeln als Frauenemanzipation gesellschaftsfähig gemacht hatte. Männer sind erst richtige Männer, wenn sie über die vervielfachten Motorkräfte eines Autos herrschen können. Die Verführungskraft der Werbestrategen, ihre Ansprache an das Unbewusste, sollte über Roosevelts Appell an den logischen Verstand letztendlich den Sieg davontragen. Die Geburtsstunde des Neoliberalismus. Die Wall Street-Oligarchen um Rockefeller, Harriman oder Morgan wollten Roosevelts starken Staat so schnell wie möglich wieder loswerden. Sie wollten dann doch lieber wieder den guten alten liberalen Nachtwächterstaat, der das Eigentum schützt, den freien Kapitalfluss garantiert und ansonsten die Äuglein zumacht. Jedoch hatten sie mittlerweile Geister aus der Flasche geholt, die sich nicht einfach mal ebenso zurückwinken ließen. Denn die politische Landkarte hatte sich seit dem Ersten Weltkrieg erheblich verändert. Italien war 1922 unter die Knute des Mussolini-Faschismus geraten, woran die Wall Street alles andere als unbeteiligt gewesen war. Das Bankhaus J.P. Morgan gewährte Mussolini 1926 einen Megakredit von 100 Millionen Dollar. Zudem liehen die Wall Street Banker ihm einen ihrer besten Wirtschaftsanwälte, John McCloy, für ein Jahr aus, damit er den Duce bei der sinnvollen Anlage des Geldes beraten sollte. Und dass sich ab 1933 US-Konzernmanager bei Hitler die Klinke in die Hand reichten, wurde nicht nur vom damaligen US-Botschafter in Berlin William E. Dodd bemerkt. Auch die Beziehungen der US-Wirtschaft zur Sowjetunion war in jenen Jahren außerordentlich fruchtbringend. Die Bolschewiken wurden zunächst tatkräftig bekämpft, denn sie waren ja von den deutschen Kriegsdiktatoren Hindenburg und Ludendorff an die Macht geschubst worden, um Ruhe an der deutschen Ostfront zu schaffen. Als die Bolschewisten aber nach einem aufreibenden Bürgerkrieg fest im Sattel saßen, fanden die US-Oligarchen zunehmend Gefallen an den roten Zaren. Letztere hatten sich, um es in den Worten der Geostrategen zu sagen, zu einem verlässlichen Ordnungsfaktor in der Region entwickelt. Das ermutigte Rockefeller Standard Oil, über einen lukrativen Liefervertrag mit der sowjetischen Ölförderfirma Azneft den rasant steigenden Bedarf an fossilen Brennstoffen in den Industrieländern zu decken. Die Sowjetunion war in den 20er und 30er Jahren für die USA das, was heute Saudi-Arabien ist. Ein zuverlässiger Rohstofflieferant mit Untertanen, die frei von jeglichen Bürgerrechten sind und von den reichlich fließenden Öleinnahmen schier gar nichts abbekommen. Henry Ford baute deswegen auch Autofabriken in der UdSSR. Und Averell Harriman konnte im Arbeiter- und Bauernparadies Mangan abbauen und exportieren lassen. Die Elite der USA war auch sonst von dem Planwirtschaftsmodell der Sowjetunion sehr angetan. So ergab eine Umfrage an der Elite-Universität Harvard unter Studentenabsolventen im Jahre 1926, dass 32% der Befragten von der UdSSR begeistert waren. Das war allerdings alles schön weit weg. Dass nun ausgerechnet Franklin Delano Roosevelt mitten im Herzland des Kapitalismus mehr Demokratie wagte, indem er den Staat in Stellung brachte gegen die Allmacht der Oligarchen, das fanden Letztere nun allerdings gar nicht mehr witzig. Und den Konsumkapitalismus zu versprechen, wie er auf der New Yorker Weltausstellung 1939 so schön bunt und locker vorgeführt wurde, das alleine reichte auch nicht aus. Denn um die Entscheidungsträger in Politik, Medien und Kultur auf eine Antithese zum New Deal umzupolen, bedurfte es dessen, was man heute so schön Diskurshoheit nennt. Das heißt in der Praxis, Professoren an den Universitäten müssen mit dem Gewicht ihrer Autorität in dicken Büchern und in Vorträgen und Seminaren die neue Lehre verkünden. Jahrgangsring um Jahrgangsring von Studenten inhaliert die neue Weisheit und streut sie dann aus in ihren praktischen Berufen als Politiker, Journalisten, Verbandschefs, Geschäftsführer, Prediger. Andere Zöglinge promovieren oder habilitieren bei den Professoren und so keimt der Samen der Doktorväter zu großen Sippen einer neuen wissenschaftlichen Schule heran. Und so langsam wird aus den Weisheiten der Professoren immer konkretere praktische Politik. Der Ökonom John Maynard Keynes sagte einmal, die Praktiker der Jetztzeit seien die Sklaven längst verstorbener Professoren. Natürlich konnten sich die Wall Street Banker nicht einfach Professoren kaufen und ihnen sagen, verkünde meine Lehre. Da traf es sich gut, dass es etliche Intellektuelle gab, die als Linke, als Sozialisten oder gar als Moskau-Kommunisten angefangen hatten und nun, vollends enttäuscht von der neuen Heilslehre und im Eifer der Konvertiten, den Oligarchen geradewegs zuliefen wie ausgehungerte Katzen. James Burnham war Trotzkist, bevor er zum Urvater der amerikanischen Neokonservativen mutierte. 1941 trat Burnham mit dem Bestseller »The Managerial Revolution« an die Öffentlichkeit. Der Ex-Linke schlug Alarm. An die Stelle kreativer Unternehmer, die ihre Umwelt umkrempelten wie dereinst Edison oder Ford, würde nunmehr überall auf der Welt die neue Kaste der Manager das Steuer übernehmen. Egal ob im Sowjetkommunismus, ob im Hitlerfaschismus oder in Roosevelts New Deal. Graue und persönliche Apparatschiks übernehmen die Macht und die Unternehmer würden nur noch als passive Rentiers ihre Einnahmen genießen. Der Kapitalismus sei am Ende und würde einen technokratischen Einheitsbrei Platz machen müssen. Der Managementberater Peter Drucker schrieb das Buch »The End of the Economic Man«. Drucker prophezeite das Ende ökonomisch motivierter Aktivitäten. Angesichts des weltweiten Aufkommens von staatsbürokratischen Systemen sah auch der enttäuschte Sozialist George Orwell die Götterdämmerung des Liberalismus in seinem Roman 1984. Der Soziologe Walter Lippmann begann seine Laufbahn als Linker und hatte seine Enttäuschungserlebnisse bereits hinter sich, als er schon vor dem Ersten Weltkrieg zu einem antidemokratisch-elitären Chefideologen der Wall Street wurde. Lippmann verfasste für Präsident Wilson die berühmten 14 Punkte, mit denen der amerikanische Präsident die Nachkriegsordnung in Europa festklopfen wollte. 1920 schrieb Lippmann das Manifest der elitären Massenmanipulation, sein legendäres Buch Public Opinion, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Lippmann ist der wichtigste Ideologe des amerikanischen Finanzkapitalismus im 20. Jahrhundert. Noch einflussreicher und nachhaltiger als Henry Kissinger oder Zbigniew Brzezinski. Denn Lippmann hat nicht nur das Selbstverständnis des amerikanischen Elitismus und das Konzept für eine Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg formuliert. Lippmann ist obendrein der Erfinder des Neoliberalismus. Nichts weniger als das. Während der Chor der Klagemänner um Burnham keine diskursfähigen Theorieversatzstücke liefern konnte, hat Lippmanns Bestseller The Good Society aus dem Jahre 1937 eine nachhaltige Wirkung bis in die Jetztzeit erlangt. Der Liberalismus war nach dem großen Börsencrash von 1929 nicht sehr gut angesehen in der Öffentlichkeit. Er wurde gleichgesetzt mit der Philosophie des Laissez-faire, dass der Staat sich nämlich aus allen wirtschaftlichen Aktivitäten rauszuhalten habe. Lippmann wusste, dass er einen solchen Liberalismus den Leuten nicht mehr verkaufen konnte. Also verkündete er, das Laissez-faire war doch nur in einer ganz bestimmten Situation in der Vergangenheit angesagt. Ein verantwortungsbewusster moderner Liberalismus teilt dem Staat wichtige Aufgaben zu. Der Staat soll sich sehr wohl um Bildung und Erziehung kümmern und sogar eine Steuerprogression durchsetzen, die das Geld von oben nach unten verteilt, sagt Lippmann. Absolut unakzeptabel für zukünftige Gesellschaftsentwürfe sei die Planwirtschaft, wie sie in der Sowjetunion oder in Hitlerdeutschland praktiziert wurde. Diese Systeme würden zwangsläufig implodieren. Denn die kapitalistische Wirtschaft neige zu immer größerer Arbeitsteilung und Komplexität. Und das Entwicklungstempo nehme so drastisch zu, dass ein Plan schon veraltet sei, wenn er in Kraft tritt. Eigentlich funktioniere eine Planwirtschaft nur in Kriegs- und Mangelzeiten. In Friedenszeiten stiegen die Bedürfnisse der Massen immer weiter. Und die Planwirtschaft gerate immer mehr ins Hintertreffen, wenn es um die Befriedigung dieser Bedürfnisse gehe. Was man den Leuten in der eigenen Planwirtschaft nicht geben könne, müsse man sich durch Eroberungskriege von außen holen. Deswegen führe Planwirtschaft zwangsläufig immer in einen Krieg. Und was nun Roosevelt und seinen New Deal angeht, Lippmann bezeichnet ihn als gemäßigten Kollektivismus. Roosevelt stütze sich auf Interessenhaufen. Man würde heute sagen, ein Bündnis von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die alle nur ihre Partikularinteressen im Sinne hätten. Der Fehler des New Deal sei, in der Rücksichtnahme auf seine Bündnispartner ähnlich gelähmt und unflexibel zu handeln wie die richtigen Planwirtschaften in Übersee. Und wie schon bei Lippmanns früheren Arbeiten wird eine Abneigung gegen die unteren Schichten erkennbar. Wenn die Menschen draußen im Lande mit der zunehmenden Komplexität nicht mehr fertig werden, dann revoltieren sie. Deswegen müssten die unteren Schichten quasi für die zunehmende Komplexität umprogrammiert werden. Da ist die ungelöste Aufgabe der Erziehung großer Bevölkerungsmassen, der Ausrüstung der Menschen für ein Leben, in dem sie sich spezialisieren und doch die Fähigkeit behalten müssen, ihre Spezialität zu wechseln. Die Wirtschaft der Arbeitsteilung erfordert, dass diese eugenischen und erzieherischen Probleme mit Erfolg angepackt werden. Die Wirtschaft erfordert, dass die eugenischen Qualitäten und die Ausrüstung der Menschen für den Lebenskampf nicht nur in irgendeinem minimalen Wirkungsgrad erhalten bleiben, sondern dauernd verbessert werden. Dabei bleibt die Frage offen, wer soll denn nun eigentlich die eugenischen und erzieherischen Probleme mit Erfolg anpacken? Selbst erklärte Eliten oder der Staat? Erstaunlich auch das Wort eugenisch. Als die Eugenik in den USA ihre große Zeit hatte, in den 20er Jahren, hatte Lippmann sich energisch gegen eugenische Maßnahmen ausgesprochen. Ende der 30er Jahre, als sich die Rockefeller Stiftung und die Carnegie Institution aus der Eugenik zurückziehen, spricht sich Lippmann plötzlich für Eugenik aus. Offenkundig will der neoliberale Lippmann die Menschen aus den unteren Schichten biologischen Umstrukturierungen aussetzen, um sie fit für den wirtschaftlichen Wandel zu machen. Es klingt auch nicht sehr anheimelnd, wenn Lippmann andeutet, der Liberalismus habe nichts Geringeres vor als die Umstellung der Menschheit auf eine neue Lebensweise. Bahnbrechend für eine Neudefinition des Liberalismus in Zeiten des New Deal ist die Einschätzung der internationalen Arbeitsteilung und zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeit der nationalen Wirtschaften. Eigentlich seien die Nationalstaaten schon latent dabei, in einer grenzenlosen Weltwirtschaft aufzugehen. Es war die historische Sendung des Liberalismus, die Bedeutung der Arbeitsteilung zu entdecken. Seine noch nicht erfüllte Aufgabe ist es zu zeigen, wie Gesetze und Staatspolitik am besten dieser Produktionsweise anzupassen sind, die die Arbeit der Menschen spezialisiert und damit in zunehmendem Maße eine gegenseitige Abhängigkeit der Einzel- und Gemeinwesen der ganzen Welt voneinander schafft. Damit erhielten die Liberalen endlich wieder eine Vision, nämlich eine grenzenlose Weltwirtschaft, in der alle Bürger dieser Welt gar nicht mehr in der Lage sind, Kriege zu führen, weil das einem Selbstmord gleichkäme. Wo alle Lebensbereiche so eng miteinander verzahnt sind, dass niemand mehr ohne die wirtschaftliche Tätigkeit der anderen auf dem Globus leben kann. Eine friedliche Welt der Arbeitsteilung. Aber definitiv keine demokratische Welt. Hätte man, so Lippmann, in den USA eine Demokratie getreu nach Buchstaben gehabt, wäre man wohl nie so weit gekommen, wie man jetzt war. Wären sie wirklich im Sinne ihrer konfusen Kritiker Demokraten gewesen, dann wäre Amerika einem Aufruhr und einer Ohnmacht ausgeliefert gewesen, die aus ihm nicht ein gelobtes Land, sondern ein riesiges Mazedonien gemacht hätte. Und an anderer Stelle: Die Amerikaner waren nie von ganzem Herzen der Überzeugung, dass die Demokratie so ganz ohne Gefahr für die Welt sei. Die Amerikaner. Wer immer das auch gewesen sein soll. Wir fassen nochmal zusammen. Der Staat soll nach Lippmann durchaus gestalterisch und sozialpolitisch in die Gesellschaft eingreifen. Ein Nachtwächterstaat des Laissez-faire schwebt Lippmann nicht vor. Aber Staat und Eliten sollen ihre Bürger so umbauen, dass sie sich den Anforderungen größerer Arbeitsteilung und verfeinerter Komplexität anpassen können. Am Ende des Anpassungsweges steht, so kann man Lippmanns Äußerungen entnehmen, die Auflösung der Nationalstaaten in einer großen Weltgesellschaft. Ein bisschen Demokratie ist dort vorgesehen, aber bitte nicht zu viel. Und wie alle wirklich einflussreichen Texte der Weltgeschichte lässt auch Lippmanns Good Society viele Fragen unbeantwortet, was den unterschiedlichsten Fraktionen Platz lässt, ihn für sich zu reklamieren.